sind die alten Weisen, die neuen uns erstehen. Und die im Wind, dem Leisen, von fern herüberwehen. Wenn sich die Wipfel neigen, allabendlich im Wind, dann gehen durch unser Schweigen sie, die gefallen sind. Gehen durch uns verschweigen, sie, die gefallen sind.